Die Sonne, die Erde, die Wolken, das weite Meer, den Mond und die Sterne, sie alle schuf der Herr. Oh, wie schön, oh, wie schön, und ich darf das alles sehen. Ich freu mich, ich darf das alles sehen. Die Kinder, die Tiere, die Blumen, die Vögelein, das Gras und die Bäume, sie machte Gott allein. Oh, wie schön, oh, wie schön, und ich darf das alles sehen. Ich freu mich, ich darf das alles sehen. Doch schöner, viel schöner als alles in dieser Welt ist, dass mich mein Heiland in seinen Händen hält. Oh, wie schön, oh, wie schön, und ich darf ihn einmal sehen. Ich freu mich, ich darf ihn einmal sehen.